Wir sind in der Hammer Innenstadt, im Fuggerhaus in der Oststraße. Es ist Samstagmorgen, es regnet und es ist angenehm ruhig. Und wir haben bei uns hier die Seba und sie möchte uns ihre Geschichte erzählen. Es ist keine einfache Geschichte. Wir möchten dich gerne dabei begleiten, Seba, so gut wir können. Was du erzählen möchtest, das sollst du erzählen und wir werden das mittragen, so gut wir können. Was du verschweigen möchtest, das kannst du verschweigen, das respektieren wir. Wir freuen uns auf diesen Weg, dass du uns mitnimmst in deine Heimat. Stell dich doch erstmal vor. Ich bin Sibel Alpeso, bin 23 Jahre alt, komme aus dem Irak, bin dort geboren und aufgewachsen und bin in einem Monat wird es 9 Jahre her, dass ich in Deutschland lebe und sind 8 Jahre, dass ich in Hamm lebe. Ich mache gerade meine Ausbildung als Pflegefachfrau und studiere nebenbei Pflegewissenschaften in Münster. Ich bin mit meiner ganzen Familie hier. Wir wohnen zusammen und ja. Okay, wie viele Personen seid ihr? Wir sind 11 Personen. Okay, und ihr wohnt alle zusammen? Tatsächlich nicht, weil ich bin die Jüngste in der Familie und seit einer Woche sind alle verheiratet, außer ich. Deswegen sind ein paar Leute auch dann ausgezogen, weil meine Schwestern, die wohnen auch alle hier in Hamm. Aber meine Brüder, die wohnen noch bei uns. Und weil wir keinen Platz mehr haben, dann müssen die ab nächste Woche dann umziehen. Ja. Okay, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Genau. Okay, aus dem Irak kommst du. Willst du mal ein bisschen erzählen? Uns interessiert besonders die Geschichten der Frauen, die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Wie hast du das erlebt als Kind? Was ist jetzt in deiner Erinnerung? Was ist jetzt für dich wichtig? Das erzähl uns mal. Also im Irak, was ich so mitbekommen habe, dass, also besonders die jesidische Frauen, ich bin eine Jesidin und das Jesidentum war eigentlich oder ist immer noch sehr offen für die Frauen. Also die Frauen hatten oder haben auch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, aber wir wohnten auch Mitte einer Gesellschaft, die leider von den Frauen nicht so, also die Frauen wurden nicht so akzeptiert wie die Männer. Also die haben schon sehr große, andere, unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft. Aber ich kann für meine Familie zusammen zum Beispiel sprechen. Wir waren 6 Frauen in der Familie und also ich bin damit aufgewachsen, dass jeder sein Recht hatte, auch als Frau und auch als Mann, dass die Frauen mitbestimmen könnten. Zum Beispiel, ich wohnte in einem Dorf und im Dorf wohnten so mehr als 7000 Menschen. Und meine Mutter, ist es ja bei uns Tradition, dass die Frauen nur weiße Kleider tragen sollen oder können. Es ist ja mit der Generation von Tradition auch ein bisschen geändert worden, aber früher war so, dass die älteren Frauen nur weiß getragen haben und meine Mutter war die erste Frau, die bunte Kleider angezogen hat und das war auch mit Papa dann entschieden, dass sie darf natürlich und Papa war dafür und hat auch gesagt, weiß wird ja schnell schmutzig und sie hat ja 8 Kinder oder 7 Kinder, die versorgt werden sollen und das ganze Haushalt und Denn der war natürlich direkt dafür, dass sie dann auch bunte Kleider tragen darf, was natürlich von unserer Umgebung und Gesellschaft so ein bisschen negativ gesehen wurde. Aber mein Vater stand dahinter und hat sie trägt sie auch immer noch, und kamen immer wieder Frauen dazu, die gesagt haben, ja, wir möchten auch dann bunte Kleider tragen. Haben sie auch gemacht mit der Zeit. Oder meine Schwester, bei uns war auch Tradition, dass die meisten Frauen nur Röcke getragen haben. Meine Schwester war die einzige Mädchen, die eine Hose getragen hat. Also es ist unterschiedlich. Es ist wie die Finger nicht gleich sind, sind die auch Menschen. Also ich kann nicht für die ganze Gesellschaft sprechen, aber was ich erlebt habe, dass manche Frauen sehr stark waren und auch Rechte hatten und mitbestimmen könnten, aber es natürlich die Mehrheit war, dass die Frauen anders behandelt wurden. Und okay, du meinst also im Irak an sich, die Mehrheitsgesellschaft im Irak, da ist das eben anders mit den Frauen. Ja. Und du hast das so erlebt, dass du eben in einer separaten Gesellschaft aufgewachsen bist, die andere Regeln kannte. Aber du sagst, du bist auf einem Dorf aufgewachsen. Wie weit war denn dieses Dorf dann abgelegen von, sagen wir, von der Mehrheitsgesellschaft? Waren nur Jesiden in dem Dorf? Genau, da waren, man nennt auch die Stadt die Hauptstadt von Jesidentum. Und Jesidentum ist einfach, haben eine andere Religion, haben andere Traditionen. Und aber wenn ich von ganz Irak spreche, natürlich sind die Frauen unterdrückt. Und mit der Zeit wurde also ich finde, das einzige Problem im Irak und was die Frauen sehr darunter gelitten haben, dass die Religion mit Politik gemischt wurde. Mit der Zeit, also Frauen waren im Irak, also vor dem Krieg vom Saddam Hussein Präsident, war so, dass die eigentlich keine Kopftuch tragen sollten, also nicht alle. Und dass die Frauen, die von der Bildung her sich sehr entwickelt haben, aber nachdem die Religion in die Politik eingemischt wurde, mussten die Frauen Kopftuch tragen. Von der Bildung sind die entfernt worden. Die wurden mit kleinem Alter, mit jüngerem Alter, zum Beispiel mit 11 oder 10 verheiratet wurden. Es war in den letzten Jahren zum Beispiel ein Gesetz, ist rausgekommen, dass die Männer 2 Frauen heiraten dürften, weil von der Bevölkerungszahl her die Männer viel, viel mehr sind als die Frauen im Irak. Oder andersrum, die Frauen viel mehr sind. Deswegen dürften die Männer auch als vom Gesetz her mehrere Frauen heiraten. Und ist es auch jetzt Debatte im Irak, dass die Frauen mit jüngerem Alter auch verheiraten werden dürfen? Ach so, offiziell. Ja. Das ist aber auch noch nicht offiziell. Ja, oder? Also es ist eine große Diskussion gerade im Irak und die wird debattiert, aber was daraus kommt. Aber es wird ja in der unteren Schichten, sage ich mal, und in der Gesellschaft, das passiert jeden Tag bei den Menschen, dass die Frauen unterdrückt werden und verheiratet werden mit kleinem Alter. Ich meine, es hat ja auch mit Armut zu tun. Genau, eventuell. Auf jeden Fall. Irak ist ja bis heute zerstört, seit 30 Jahren ungefähr. Und, unglaublich langer Krieg. Genau. Ja. Ja. Ja, klar. Habt ihr auf dem Dorf, also wie viel von diesem langen andauernden Krieg war dir als Kind bewusst? Mir als Kind gar nicht. Also mein Vater hat natürlich viele, viele Nachrichten gehört und ich habe tatsächlich auch für ihn die Zeitung gelesen. Aber ich habe mich damit nicht verbunden gefühlt, weil als Kind, also als ich so 6 war, hatte ich immer das Gefühl, dass Shingal als Land ist, dass wir so ein separates Land haben, weil von Menschen her, ich kannte die fast alle, weil im Dorf ja ist ja bekannt, dass man viele Leute kennenlernt, dass man auf der Straße spielt und Hühner und Hunde und auf Straßen sind, dass man von morgens bis abends dann auf der Straße spielt. Und die Sprache war gleich, in der Schule hatte ich Arabisch tatsächlich, aber zu Hause haben wir nur Kurmanji geredet und unsere Lehrer waren auch Jesiden, die meisten waren auch Jesiden. Also ich hatte das Gefühl immer, dass Shingal eigentlich mein Land ist und ich lebe in einer Hauptstadt. Und deswegen dachte ich immer, ja, Krieg ist ja in einem Land und das beeinflusst mich gar nicht. Also als Kind hatte ich das Gefühl. Ja. Ja. Konntest du da in einer heilen Welt aufwachsen? Wirklich? Ja. Ja. Und die Männer mussten nicht Soldaten sein oder so? Also in diesem Zeitraum nicht. Also ich habe auch nichts mitbekommen von meinen Brüdern und meinem Vater. Aber vorhin im Krieg zwischen Iran und Irak musste mein Vater, dann hat er auch mitbekommen, dass er Soldat werden soll. Aber mein Vater hatte keine Brüder und nur auch keinen Onkel von der Familie, der ist alleine. Und nur zwei Schwestern und die waren auch verheiratet. Und er hatte schon mit 20, meine Mutter war verheiratet, hatte schon ein Kind und meine Oma dabei. Der hat sich verweigert, im Krieg mitzumachen. Der hat gesagt, ich verlasse meine Dame nicht. Deswegen musste er auch nach Syrien flüchten. Entweder mitmachen oder Irak verlassen. Ah, während der Zeit des Krieges er flüchten. Musste er flüchten nach Syrien und nach mehreren Jahren ist er wieder, nachdem Saddam Hussein nicht mehr an der Macht war, konnte er wieder dann zurück. Oh, okay. Und das hast du jetzt miterlebt? Nein, gar nicht. Das war vor deiner gar nicht. Zeit. Ja, ja. Okay, weil du sagtest, du bist die Jüngste in der Familie. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Nein. Aber wurde dir erzählt? Klar, viel. Aha. Ja. Okay. Ja. Im Dorf ist viel Zeit zum Erzählen. Ja, tatsächlich schon. Und also die Situation im Irak wurde immer noch schlimmer. Was ich mitbekommen habe dann vom Irak, von anderen Städten, das war 2014 oder Ende 2013, dass die Leute von anderen Städten, zum Beispiel Mosul und Tel Afar, geflüchtet sind wegen IS. Und wir hatten Sommerferien und die sind in Schulen aufgenommen worden. Ich kann mich gut daran erinnern, es war so Mitte mittags und mein Vater hat gesagt, ja, da sind sehr viele Leute geflüchtet aus anderen Städten. Wir mussten denen helfen. Die wurden von Häusern aufgenommen, manche Familien von den Jesiden. Mit meinem Vater habe ich sogar, wir haben Wasser geholt und zur Schule gebracht für die Kinder. Wir haben für die Kleidung zusammengepackt und Matratzen, was die Kinder und Familien brauchen könnten. Das habe ich mitbekommen und es wurde immer schlimmer. Und an einem Tag haben die uns gesagt, dass das ist, das hört wahrscheinlich auch, wir vom IS angegriffen werden. Wir haben darüber uns lustig gemacht. Also als Jugendliche mit meinen Cousinen und so, und die haben dann sich vorgestellt, wann die kommen, was wir so machen werden. Dann mein Vater natürlich war sauer auf uns, weil er gesagt hat, habt ihr nicht gesehen, was die Menschen da erlebt haben? Wir sind ja gleich, die können uns morgen dann angreifen, weil die schauen nicht nach Kindern und Frauen, die machen es einfach, die sind Terror halt, ne? Und wir haben es so gelassen, an dem Tag sind die nicht gekommen, wo die Leute gesagt haben, ja, es hört wahrscheinlich dann, dass in den nächsten Tagen die kommen, die sind nicht gekommen. Und nach 2 Wochen, glaube ich, war das dann, dass die uns dann angegriffen haben und ernst wurde. Und die Flüchtlinge, waren das Kurden aus den anderen Nein, Städten? die waren Araber, Ach so, Muslime, ja. ja. Die mussten dann die Häuser verlassen, die sind nach Shingal gekommen, also wo in unserer Stadt, wo wir gelebt haben. Aber nach einer Weile sind die haben also uns auch angegriffen dann. Wie alt warst du? Ich war 13. Das ist dann, ja, da warst du dann ja schon in einer weiterführenden Schule irgendwie, Genau, oder? ich war in der 7. Klasse. Siebte, Ja. ja.